Heute sprechen wir über einen der bekanntesten Rapper Deutschlands. Auf Befehl. Sein echter Name ist Akut Ahan und er kommt aus Offenbach. Er gilt als einer der wichtigsten Stimmen in Straßenrap. 2010 veröffentlichte er sein erstes Album und später gründete er sein eigenes Label, Aslax. Mit Songs wie Jabus Wissen, wer der Babo ist, wurde er weit über die Rap-Szene hinaus bekannt. Sein Stil ist besonders, weil er verschiedene Sprachen mischt und sehr ehrlich über das Leben in seinem Umfeld spricht. Jabus Wissen, wer der Babo ist. Haft ihr Abi, ist er der Embamo und Ferrari sitzt Saudi Arabi, Money Rich. Wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Halle, Kids, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chavo Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen smith. Wissen, wer der Babo ist. Seine Kindheit war jedoch alles andere als einfach. Er wuchs in einer Hochhaussiedlung auf, oft mit Geldproblemen und viele Belastungen. Als er 14 Jahre alt war, verlor er seinen Vater durch Suizid. Dieser Schicksalsschlag traf ihn sehr hart. Danach brach er die Schule ab und rutschte in die Kriminalität ab. Viele dieser Erlebnisse verarbeitete er später in seinen Lieder. Sie machen seine Texte so roh und authentisch. Zwingt schon und kommt vor wie Bruce Lee. Kampfstil, Kunjeli, Atme schicke Kurdi. Magnum Song, Ozis, Durchlöcherten. Doch trotz seines Erfolges ging es ihm nicht immer gut. Haftbefehl kämpfte lange mit Drogen und kam dadurch an einen gefährlichen Punkt in seinem Leben. In der Netflix-Doku Babo, die Haftbefehl-Story, sieht man seinen Weg ganz offen und ehrlich. Die Filmcrew begleitete ihn 2 Jahre lang und zeigte sowohl seine Erfolge als auch seine Abstürze. Die Doku macht deutlich, wie schwer es war, aus diesem Loch wieder herauszukommen und wie sehr er heute versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Danke fürs Zuhören. Ciao, meine Babos.